bleibt noch die Frage, warum unser Körper eigentlich so leicht zur Fettspeicherung neigt und nicht immer gleich alle Nährstoffe verwertet. Wer es negativ ausdrücken möchte, könnte behaupten, dass unser Stoffwechsel genetisch eigentlich völlig veraltet und unzeitgemäß ist. Mit dem modernen Nahrungsüberangebot kann er gar nicht mehr mithalten. Das erklärt sich wie folgt. Vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren aß der Mensch ja alles, was er ohne weitere Hilfsmittel sammeln oder fangen konnte. Neben pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Wildgemüse, Nüssen, Samen und wildwachsendem Obst und Beeren waren das auch Insekten, Reptilien und kleine Säugetiere. Tierisches Eiweiß in größerem Umfang stand dem Urmenschen nur dann zur Verfügung, wenn Raubtiere etwas von ihrer Beute übrig ließen. Später begann der Urmensch zu jagen und im Normalfall wurde das Fleisch roh gegessen. Außerdem sammelte der Urmensch ständig Wurzeln, Blätter, Knospen, Beeren und Früchte, je nach Jahreszeit. Sein Speiseplan bestand also aus einer Mischung aus hochwertigem tierischen Eiweiß, kombiniert mit Kräutern, Wurzeln, Wildgemüse und Obst. Und das alles mit den vielen darin enthaltenen Ballaststoffen. Der Nomade lief bei der Jagd täglich 20 bis 30 Kilometer und verfügte dementsprechend über eine Muskulatur, die auf Ausdauer ausgerichtet war und die viel Fett verbrannte. Und für regelmäßig auftretende Notzeiten hatten sich beim Urmenschen Fettsparmechanismen entwickelt, die das Überleben sichern sollten. Auch heute noch ist etwa ein Drittel der Bevölkerung vom Stoffwechseltyp her ein Nomade. Und daraus ergibt sich ein Problem. Die Bauchspeicheldrüse ist, wie zu Urzeiten, nicht an die Kohlenhydratmahlzeiten und süßen Naschereien unserer Tage angepasst und reagiert dementsprechend überempfindlich auf solch ein Essen. Sie schüttet viel Insulin aus und fördert damit extrem die Fettspeicherung. Das machte zur Zeit der Urmenschen natürlich Sinn, denn aus den Fettdepots konnte sich der Körper in Zeiten des Mangels seine Energie holen und überleben. Aber heute hat diese Fähigkeit einen gegenteiligen Effekt. Sie kann lebensbedrohende Krankheiten verursachen, also Diabetes, Fettsucht etc. Doch zurück zu den Nomaden. Diese wurden später als Ackerbauern sesshaft. Im Gegensatz zum Nomaden lief der Ackerbauer nicht mehr täglich 20 bis 30 Kilometer, sondern er benötigte viel Kraft, um seinen Acker zu pflügen, zu säen, zu jäten und die Ernte einzubringen. Seine Muskulatur entwickelte sich dementsprechend anders als die des Nomaden. Während der wandernde Nomade eine ausdauerorientierte Muskulatur besaß, die leicht Fett verbrannte, war die des Ackerbauern auf Kraftausübung eingestellt. Das heißt, die Kraftmuskulatur benötigte als Energie viele Kohlenhydrate und davon hatte der Ackerbauer durch seinen Getreideanbau das ganze Jahr über reichlich. Es dauerte zwar tausende von Jahren, doch dann hatten sich beim genetischen Ackerbauertypen sowohl die Bauchspeicheldrüse als auch die Insulinrezeptoren der Muskeln an das große Kohlenhydratangebot angepasst. Kurzum, der Körper des ebenfalls noch heute existierenden Ackerbautyps kommt auch mit größeren Mengen an Kohlenhydraten im Blut klar. Seine Bauchspeicheldrüse produziert auch nach einer großen Kohlenhydratmahlzeit keine Unmengen von Insulin. Aus diesem Grund kann beim Ackerbautyp ein Großteil der Kohlenhydrate leicht in die Muskelzellen eingeschleust werden. Doch mit dem Rest wird anders als beim Nomadenverfahren. Die überschüssigen Kohlenhydrate werden nicht mithilfe großer Insulinmengen als Notreserve in die Fettzellen gepresst, sondern schlicht und einfach verbrannt und damit in Wärme umgewandelt. Es ist gar nicht so leicht, sich einem Stoffwechseltyp zuzuordnen. Aber da die Standard-Insulintrennkost bei beiden Typen gleich gut funktioniert, ist dies auch nicht weiter tragisch. Also, vom Nomadentum zum Ackerbau und dann, salopp gesprochen, rein ins Zeitalter der Industrialisierung. Die Sicherung der Existenzgrundlage vereinfachte sich für den Menschen dank dieser Entwicklung enorm. Was zunächst wie ein Segen aussah, entwickelte sich aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive im Lauf der Zeit jedoch für viele Menschen zu einem echten Problem, ja, für ganze Gesellschaften. Durch den industriellen Anbau von Zuckerrohr und Zuckerrüben, durch die Züchtung von Getreidesorten mit sehr hohem Ertrag, sowie durch die Massenproduktion von tierischem Eiweiß, Fett und Ölsaaten, sind Lebensmittel mit hohem Brennwert ständig in großen Mengen verfügbar. Das Problem? Diese Lebensmittel liefern viel Energie und locken reichlich Insulin, machen aber nicht immer richtig satt. Dabei sind sie rund um die Uhr preiswert und ohne körperliche Anstrengung fast überall zu erwerben. Wir essen also Lebensmittel, deren Energiebereitstellung für einen Schwerarbeiter günstig wäre. Fakt ist jedoch, dass wir Normalmenschen am Tag im Schnitt gerade mal etwa 700 Meter laufen. Kein Wunder also, dass wir immer dicker werden.